Hi, good morning, good morning. Hallo und guten Morgen. 28. Vers 28. And then you will never be shaken or intimidated by the opposition that rises up against. Und dann werdet ihr niemals vom Widerstand, der sich gegen uns erhebt, erschüttert oder eingeschüchtert werden. You remember earlier in the chapter he already talked about something Erinnerst similar. Erinnerst du dich, dass er weiter vorn im Kapitel über etwas Ähnliches sprach? That his imprisonment and his suffering has actually made the people bolder. Nämlich, dass seine Gefangenschaft und Leiden die anderen mutiger gemacht hat. You know, and now he says, if you focus on the reality of Jesus, the reality of the gospel, the reality of heaven. Jetzt sagt er, wenn ihr euch auf die Wirklichkeit Jesu, des Evangeliums und die Wirklichkeit des Himmels konzentriert, then opposition is not gonna intimidate or shake you. Dann wird Widerstand euch nicht erschüttern oder einschüchtern. Why are people so shaken by opposition? Warum werden Menschen von Widerstand so erschüttert? Because their focus is on the wrong things. Weil ihr Fokus auf den falschen Dingen liegt. Whatever you focus on will get your attention. Whatever gets your attention will start to control your life. Worauf du dich fokussierst, bekommt deine Aufmerksamkeit. Und was deine Aufmerksamkeit bekommt, wird dein Leben bestimmen. So Paul made it clear, your focus is on heaven. That's the context of verse 20, 21, 22. Paulus macht also im Kontext von Vers 20 bis 22 deutlich, wenn du dich auf den Himmel konzentrierst, your focus is on Jesus Christ. Dein Fokus auf Jesus liegt. Your focus on the true gospel. Und auf dem wahren Evangelium. Then you cannot be shaken by opposition. Dann kann Widerstand dich nicht erschüttern. Ask yourself this question. Stell dir diese Frage. Are you easily and quickly shaken by difficult times? Können schwierige Zeiten dich schnell und leicht erschüttern? If you are easily and quickly shaken, then you have to ask yourself, where is my focus on? Wenn du schnell und leicht dadurch erschütterbar bist, solltest du dich fragen, worauf dein Fokus liegt. So I've learned that if I take my focus off Jesus and the reality of heaven and the reality of the new covenant. Ich habe also gelernt, wenn wir unseren Fokus nicht auf Jesus, dem Himmel und der Realität des neuen Bundes legen, then difficult times in opposition can easily shake or intimidate us. Dann können schwierige Zeiten und Gegenwind uns sehr leicht erschüttern und einschüchtern. But if you have your focus on the right things, things around you don't shake you anymore. Aber wenn du auf das Richtige fokussiert bist, dann erschüttern die Dinge um dich herum dich nicht mehr. So Paul continues to say, your courage will prove to be a sure sign from God of their coming destruction. Paulus sagt weiter, euer Mut wird sich als ein sicheres Zeichen Gottes für deren kommendes Verderben erweisen. So look, schau. Paul is talking about the people who are opposing them. Paulus spricht von Menschen, die sich ihnen entgegenstellen. So look, there are people opposing these Christians. Es gibt also Leute, die diesen Christen Widerstand leisten. Persecuting them, opposing them. Sie verfolgen und ablehnen. And basically what Paul is saying is, you keep your focus right, then you're not going to be shaken. Und Paulus sagt quasi, wenn euer Fokus richtig ist, dann könnt ihr nicht erschüttert werden. And your courage will be nothing else but a sign that they are heading for destruction, not you. Und euer Mut wird ein Zeichen dafür sein, dass sie auf ihren Untergang zusteuern und nicht ihr. Think about the early church. Denk an die frühe Gemeinde. People were taking people to the stake to be burned alive. Menschen wurden zum Scheiterhaufen geführt, um lebendig verbrannt zu werden. Read the stories about the martyrs. Lies die Geschichten von den Märtyrern. And as the martyrs were courageously walking to their own death, singing songs of victory, weil die Märtyrer mutig ihrem Tod entgegengingen und Siegeslieder sangen, it was a sign of God that the people who will face destruction is the enemies and not the people of God. Waren sie ein Zeichen Gottes, dass ihre Feinde auf den Untergang zugingen und nicht das Volk Gottes? The only thing these persecutors could do is destroy their body. That's it. They could never take away their courage. Die Verfolger konnten lediglich ihren Körper zerstören und sonst nichts. Sie konnten ihnen niemals den Mut nehmen. That's what Paul says. If you focus on the right thing, you will never be intimidated. Deshalb sagte Paulus, dass du niemals eingeschüchtert sein wirst, wenn du dich auf das Richtige fokussierst. And you will live a courageous life, which will show that they are heading for destruction, not you are heading for destruction. Und dass du ein mutiges Leben führen wirst, das beweist, dass nicht du, sondern sie auf ihr Verderben zusteuern. You remember the beginning of the book of Acts? Erinnerst du dich an den Anfang der Apostelgeschichte? They tried to intimidate the apostles and break the courage. Sie versuchten, die Apostel einzuschüchtern und sie zu entmutigen. They beat them and said, never again can you preach about Jesus. Sie verprügelten sie und verboten ihnen, jemals wieder über Jesus zu predigen. Look, was that the destruction of the apostles? Of course not. War das der Untergang der Apostel? Natürlich nicht. They walked out there rejoicing that they were worthy to suffer for Jesus. Sie gingen hinaus und freuten sich, dass sie würdig erachtet wurden, für Jesus zu leiden. And what Paul is saying, if you walk courageously through opposition, it's a sign from God that they are heading for destruction, you are not. Paulus sagt, wenn du mutig durch Widerstand hindurchgehst, ist das ein Zeichen von Gott, dass sie auf ihren Untergang zugehen und nicht du. You know, if we learn to focus on the right things, things and people and hardship cannot break us. Wenn wir lernen, uns auf das Richtige zu fokussieren, dann können weder Umstände, Bedrängnis noch Menschen uns zerbrechen. Nothing can break us if we keep the focus right. Nichts kann uns zerstören, wenn wir den richtigen Fokus behalten. But if you move your focus, then you can be headed to destruction because now you're not facing it courageously. Aber wenn du deinen Fokus verschiebst, kannst du auf dein Verderben zusteuern, weil du ihm jetzt nicht mehr mutig entgegentrittst. I do believe persecution will face the whole world. Ich glaube, dass Verfolgung auf die ganze Welt zukommt. I believe in the whole world there will be an incredible persecution against true children of light. Ich glaube, dass es auf der ganzen Welt eine enorme Verfolgung der wahren Kinder des Lichts geben wird. And in many places we can already see it. Und vielerorts können wir sie schon sehen. So prepare yourself to live courageously now. Also bereite dich jetzt darauf vor, mutig zu leben. So many Christians are so politically correct, they're afraid to stand up against opposition against Christian values already today. Viele Christen sind so politisch korrekt und angepasst, dass sie bereits jetzt Angst haben, dagegen aufzustehen, wenn es Widerstand gegen christliche Werte gibt. If you focus on the right things, Jesus, the true new covenant and heaven, you will be courageous. Wenn du dich auf das Richtige fokussierst, also Jesus, den wahren neuen Bund und den Himmel, dann wirst du mutig sein. Let's be courageous Christians because we focus on the right thing. Lasst uns mutige Christen sein, weil wir uns auf das Richtige konzentrieren. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.